Der Borstenzupfer. Noch einen kleinen Kümmel Bürstenbinder. So rasch und billig, alter Leute Schinder, wie du das denkst, verzieh nur das Gesicht. Bekommst du meine guten Borsten nicht. Was weißt du denn, wie oft ich in den Nischen mich drücken muß, dass sie mich nicht erwischen? Und zeigt sich endlich auf dem Markt kein Schurz? Fürs Einzelnzupfen ist die Zeit zu kurz. Da heißt es schon, ein Büschel festzufassen und dran zu ziehen. Die fetten Schweine lassen die Borsten leicht, die magern quieken laut. Bei ihnen ist, was mitgeht, oft schon Haut. Ich armer Teufel muß mich überwinden, glaub's oder nicht, um so ein Schwein zu schinden. Ja, ganz gebrochen komm ich oft nach Haus und hock mich hin und brüh die Borsten aus. Drum sollst du mir auch für das Kilo blechen, was ausbedungen war, und nicht mehr sprechen von Schwund und nicht gar mit der Polizei mir drohen, denn Lumpen sind wir alle zwei.